sind Gamer, Filmeliebhaber. Sie sind die Inkarnation eines fetten, hässlichen Klischee-Nerds. Sie sind zwei Spastis, die ihren Nerdshit mit euch teilen. Sie sind Marcel und Dennis. Sie sind Level Up. Und damit herzlich willkommen zu Level Up Episode 2, ich wollte gerade sagen Folge. Aber ich finde, Folge passt irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ich habe mir gedacht, heute ist Thema eine App. Ich habe eine App, die nennt sich Epigamer. Und da gibt es andauernd sehr viele News, viele Nerd-News. Und da ich alleine bin und ich mir die so explizite, was heißt explizit, so krasse Themen wie zum Beispiel über einen bestimmten Superhelden oder bestimmte Superhelden zu reden oder sowas oder über ein Spiel insgesamt oder über eine Spielereihe, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal was. Und zwar, ich habe nämlich ehrlich gesagt gerade die ganze Zeit überlegt, ich hatte Bock, was aufzunehmen, aber ich wusste halt nicht, was. So. Und da habe ich mir dann erstmal gedacht, so von wegen, ja, okay, guckst du mal, fragst vielleicht mal Twitter. Da habe ich mir gedacht, nee, ist auch doof, dir die Themen von Twitter zu holen, weil du selber gerade nichts hast. Aber ich habe halt Bock, irgendwas aufzunehmen. Und dann habe ich gerade halt so ein paar Sachen gesehen und ich habe halt so eine App, die heißt Epigamer. Da es sind ganz viele News über Spiele und Filme, Kinofilme und ganz viele andere News. Und da habe ich gedacht, da gucke ich mich gleich einfach mal durch und dann werden wir einfach mal gucken, was da so bei rauskommt. Wird bestimmt unterhaltsam. Ich hoffe, es wird unterhaltsam. Aber, und jetzt fängt es nämlich wieder an, könnt aber wieder ne, schön den Alkohol rausholen und ein Trinkspiel machen, weil ich werde wahrscheinlich wieder ganz oft ölen. Und werde ich auch sagen, ganz oft. Ist mir nämlich bei der letzten Folge aufgefallen, aber ich glaube, das wird sich alles ändern, sobald ich da ein bisschen reingekommen bin, was das angeht mit dem Reden. Weil ich weiß nicht, habe ich das in der Folge gesagt, die rausgekommen ist, oder in der Folge, die ich aufgenommen habe und die nicht rausgekommen ist, weil der Ton scheiße war? Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass da natürlich irgendwie ein bisschen was anderes ist, als wenn du jetzt gerade in die Kamera laberst, weil dann hast du quasi jemanden zum Angucken, den du anlabern kannst, im entferntesten Sinne, anstatt jetzt einfach nur in ein Mikro zu reden. Gerade wenn du alleine bist, ist es noch viel schwieriger. Und deswegen verzeiht mir das, wenn ich ganz viele Worte einfach dumm wiederhole oder mich verspreche oder wie auch immer. Oder mal kurz eine Pause mache, um was zu trinken oder sowas. Vielleicht werde ich das auch einfach ganz gut überspielen, indem ich nämlich jetzt gerade einfach mal die Flasche aufmache, während ich rede, kurz was trinke, weil ich nämlich gerade voll das Pappmaul habe. Was auch voll das Phänomen ist, ich kriege immer voll so einen pappigen Mund, wenn es darum geht, ich muss was aufnehmen. Sonst nie. Das ist total komisch. Wie auch immer, ich habe mir gedacht, ich habe ja ein paar Sachen, die ich von der letzten Folge gesagt habe, wo ich noch dran arbeiten muss. Wie ihr vielleicht gesehen habt, vielen Dank erstmal an die 15. Und ja, es ist für mich eine große Zahl, weil ich niemals gedacht hätte, dass auch nur einer darauf abonnieren drückt, außer ich. Vielen Dank an euch, die 15 Leute, die da abonnieren gedrückt haben. Das freut mich sehr, dass ihr Bock habt, euch für eine längere Zeit meine Stimme zu geben. Das ist sehr, sehr krass. Und ich werde mich gleich hier auch ein bisschen chilliger hinsetzen. Sobald ich nämlich hier die Sachen gemacht habe, die ich jetzt nämlich ansprechen möchte, mal kurz, bevor ich mit dieser App, Epigamer, vielleicht verlinke ich das auch mal in der Beschreibung, mal gucken, weiß ich nicht. Natürlich werden die Sachen dann auch alt sein, ne? Aber egal. Dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal, mein Gott, das ist echt schlimm, wenn man alleine ist und man muss reden und dann hat man die ganze Zeit, man hat so ein Kloß im Hals, dann ist die Stimme, hat ganz viel Spucke im Mund, muss die ganze Zeit schlucken und versucht irgendwie auf den Draht zu kommen, irgendwas zu erzählen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also Leute, ne, für die Leute, die das mega auf den Sack geht, macht das mal selbst. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das vorher noch gar nicht so gemacht hat. Und YouTube, wie gesagt, das ist auch wieder was ganz anderes. Aber egal. Ich schweife andauernd ab. Ich habe in der letzten Folge, also in der ersten Folge gesagt, Episode. In der ersten Episode Level Up habe ich gesagt, ich muss noch an vielen Dingen arbeiten. Zum Beispiel war da das Problem, dass der Ton nicht abgespielt hat. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, doch, er hat abgespielt. Man hat ihn gehört, nur ich habe ihn nicht gehört. Und ich habe auch gesagt, dass ich das mit Virtual DJ aufnehme. Habe ich jetzt auch geändert. Ich mache das jetzt mit OBS. Geht auch. Ist ganz cool. Da kann ich dann so ein paar Sachen machen. Und ja, jetzt kann ich auch Musik im Hintergrund laufen lassen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Wer jetzt fragt, was ich da ablaufen lasse, das ist das Video Games Live Level 3 Album. Das lasse ich jetzt einfach mal laufen. So. Schön haben wir ein bisschen Hintergrundmusik, das ist ganz gut. Und jetzt kommt auch der Punkt, da mache ich es mir einfach mal ein bisschen bequemer. So. Nimm mal mein Mikrofon ein bisschen weiter zu mir. Jetzt kann ich mich nämlich hier schön hinlegen und einfach mal quatschen. Weil das war nämlich der einzige Grund, warum ich jetzt noch gewartet habe, mich anständig hinzulegen, dass ich die Mucke vorher anmache. Sonst muss ich mich total dumm bewegen und das muss ich jetzt gerade nicht mehr. So, jetzt brauche ich noch ein Kissen. Ja. Oh, ganz chillig hier. Es schneit ja auch übrigens, ne? Wir haben, also, wann nehme ich gerade auf? Welchen haben wir heute? Mann, jetzt muss ich mich ja doch bewegen. wir haben den 4. März, genau. Und es schneit bei uns. Alles ist weiß. So ein Scheiß. Wie kann man sowas nur machen? Ich muss gerade mal die Musik auf meinem Ohr ein bisschen leiser machen, sonst schreie ich nämlich, glaube ich, total. Mal gucken. Für die Leute, die über die Website, also beziehungsweise Android, zu dem Podcast gekommen sind oder über den PC, die haben gesehen, ich habe einen kleinen Blog, nenne ich es mal. Ich will jetzt nicht Homepage sagen, weil es ist keine Homepage. Aber es ist ein Blog, an dem ich ein bisschen arbeiten werde. Wenn ich mal bei meiner Oma bin oder sowas, dann wenn ich da mal ein paar YouTube-Videos runterlade, die ich mir dann zu Hause angucken kann, dann werde ich da wahrscheinlich mal ein bisschen dran rumbasteln und sowas. Ein bisschen habe ich ja schon gemacht, habt ihr vielleicht schon gesehen. Könnt ihr einfach mal ganz einfach wie war das nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Das muss ich gerade mal selber auf meinem Handy gucken hier. Was war das? Genau, www.marcelruscha.jimdo.com. Das ist die Adresse, unter der ihr meine Seite finden könnt, meinen kleinen Blog. Da findet ihr unter anderem auf der Startseite natürlich die News, was ist neu und was mache ich alles und sowas. Ich habe da jetzt in dem Sinne noch keinen richtigen Blog, sondern einfach nur meine Videos eingebunden, ein bisschen. Natürlich den Podcast eingebunden. Fotografie habe ich eingebunden. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, genau. Dann habe ich noch ein bisschen was über mich geschrieben. Ein Kontaktfeld, wo man dann auch alle Social Media Links findet. Oder mir natürlich auch irgendwie eine E-Mail schreiben kann. Ich weiß gar nicht mal, an welche E-Mail-Adresse das geht. Ich glaube, über Jimdo oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Gut zu wissen. Muss ich mal nachchecken. Des Weiteren gibt's den Podcast seit gestern, dem 3. oder beziehungsweise vielmehr seit heute Morgen, also 0, so 1 Uhr oder halb 1, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dem 4. März. Gibt es diesen Podcast natürlich auch auf iTunes. Die Leute, die über das iPhone hören, die wissen das. Und die haben das schon gemerkt, da könnt ihr mich abonnieren. Wäre natürlich cool, wenn ihr mir da auch vielleicht ein paar Rezensionen und Bewertungen da lasst. Dann steige ich vielleicht ein bisschen auf und ich kann die ganze Sache hier noch ein bisschen verbessern. Und vielleicht macht man ja den einen oder anderen aufmerksam. und ich bin vielleicht sogar irgendwann mal in einem Podcast oder Rumblepack. Das wäre doch mal cool. Aber wie auch immer, Vorgeplänkel gibt es ja immer bei so einem Podcast, ne? Also von daher, ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. So, jetzt gehe ich mal in meine App auf dem Handy, die heißt Appy Gamer, also wie App mit Y am Ende und dann Gamer. Wie gesagt, die fasst so ein bisschen alles zusammen, was so in der Welt passiert, was Gaming und Filme angeht. Also da sind zum Beispiel so Seiten verbunden wie Browser Games, IGN Deutschland, Playmoments.de, Gamona.de, meinmmo.de, Giga ist auch mit dabei. Und natürlich werden sich da ein paar Sachen doppeln. Ich finde es aber eigentlich gar nicht so schlimm, dass sich die Sachen oder die News da doppeln, weil so kriegt man irgendwie so ein bisschen die Meinung von den verschiedenen Seiten mit. Und das ist für mich eigentlich gar kein Kritikpunkt, wie manche mir mal gesagt haben. Wie auch immer. Im Moment ist in den Trends ganz hoch Far Cry Primal. Hat Ubisoft Map Recycling betrieben. Im Hintergrund hören wir übrigens gerade Shadow of the Colossus. Ja, Far Cry Primal habe ich mich jetzt gar nicht so mit beschäftigt eigentlich. Ich habe nur das Pete's Meat probiert, gesehen, was der liebe Peter gemacht hat. Und ich muss sagen, ich fand das Spiel ganz schön scheiße vom Ersteindruck, weil das hat mich überhaupt gar nicht irgendwie so... Ich weiß nicht, wenn ich ein Spiel so richtig geil finde, dann habe ich richtig Bock auf das Game und dann will ich das auch jetzt sofort spielen. Scheiß drauf wie, aber ich will halt, ich will spielen. Aber das Spiel irgendwie gar nichts. Ne? Das hat mich total kalt gelassen. Ist auch so ein Video, was ich wahrscheinlich nie wieder gucken werde. Ja. Genau, verzichtet Batman vs. Superman auf Batgirl. Das ist natürlich wieder was ganz Cooles, weil es sind Superhelden und wie jeder vielleicht weiß, bin ich so ein bisschen Superhelden-affin. Nicht nur Marvel, natürlich finde ich Marvel cooler, aber DC kann natürlich auch ein bisschen was. Also Batman ist cool, Superman ist cool, dann finde ich noch The Flash ganz cool, also auch die Serie, ich werde mir wahrscheinlich jetzt keinen Comic oder sowas davon reinziehen oder ja, genau, kein Comic reinziehen. Aber ja, Flash, die Serie, finde ich ganz cool. Gucke ich im Moment auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Vielleicht böse Sachen mache ich da. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird da gesagt, Schauspielerin Jenna Malone wird nicht in der Kinofassung von Batman vs. Superman zu sehen sein. Offensichtlich war in der 2 Stunden 31 Minuten langen Laufzeit kein Platz für ihren noch unbekannten Charakter. Alles klar. Also kein Batgirl in Batman vs. Superman. Was haben wir dann noch? New Nintendo 3DS. Schon wieder ein neuer? Oder hab ich jetzt was verpasst? Auf der vergangenen Nintendo Direct-Konferenz hatte der japanische Konzern zuletzt ebenfalls eine Überraschung für Nostalgier im Petto. So werden zukünftig zahlreiche bekannte SNES-Klassiker via Virtual Console auf den New 3DS verfügbar sein. Ach so. Alles klar, ja, ich komme da nicht mehr hinterher, wie viele DSs es schon gibt. Finde ich aber cool, dass mit den SNES, ich hatte nie ein Nintendo oder ein SNES, was ja Nintendo ist, aber ich war nämlich eher so das Sega-Kind, muss ich sagen. Ich war früher bei einer Tagesmutter, weil meine Mutter halt ganz tags arbeiten war. Ich war dann halt, was heißt Tagesmutter? Ich war halt bei Freunden, ganz einfach. Ich war den Tag über bei Freunden nach der Schule und abends hat mich meine Mom dann abgeholt. So, fertig. Jedenfalls hatte ich da einen Kollegen, der hatte, ich muss mal eben gerade selber gucken und googeln. Dann muss ich mein Handy ein bisschen weiter weghalten. Ich kann mal das Ladekabel, wenn jetzt hört, dann kann ich nichts dafür. muss gerade mal gucken, was war nochmal der SNES? SNES. Ich komme nämlich immer durcheinander mit dem SNES und dem NES. Und was war nochmal der NES? NES. Ja, genau. Ein Kumpel von mir, der hatte nämlich ein NES. Und da haben wir immer ganz viele Sachen drauf gespielt. Aber finde ich cool. Dann könnte man ja darauf wahrscheinlich, ich denke mal, also ich gehe mal stark davon aus, dass sie das machen werden, dass sie dann die, wie heißt denn das? Die Mario-Teile auf jeden Fall bringen werden. Die alten. Wäre noch doof, wenn nicht, weil ich glaube, dafür wird es sich wahrscheinlich sogar noch lohnen, einen DS zu kaufen, wenn man so richtiger Nostalgiker ist und Bock hat, irgendwie unterwegs auch seine Retro-Spiele zu spielen. Was haben wir denn noch? Mass Effect Andromeda, neue Bilder vom neuen Helden. Es gibt ein neues Mass Effect, aber ich bin ja voll nicht auf der Linie. Was heißt, es kommt ein neues Mass Effect. Echt oder nicht echt? Sieht aber geil aus. Und dann kommt meine Mutter rein. Während ich was aufnehme. Was willst du denn, Mama? Entschuldigung. Ja, was denn? Hä? Ein Podcast. Da hört man nur. Ist wie ein Hörbuch. Oh. Ja. Ja. Ja. Freue ich mich drauf. Kartoffelpüree. Ja. Alles klar. So, da hattet ihr jetzt wahrscheinlich eine einseitige Unterhaltung, weil man meine Mutter nicht gehört und weil die natürlich nicht vorm Mikro sitzt. Ja, aber wie gesagt, sowas lasse ich jetzt mal drin, weil warum nicht, ist ja scheißegal. Ich bin sowieso allein und kann mich mit keinem unterhalten, warum dann nicht mit meiner Mutter? Game of Thrones, Newswatch, Outtakes, Oscar-Interviews und Doku von den Dreharbeiten. Ja, Game of Thrones ist so ein Ding, habe ich nie geguckt. Wirklich nie. Bis auf die erste Folge, da bin ich eingeschlafen und dann habe ich mich dafür entschieden, langweilig. Weil ich brauche Action. Ich brauche wirklich Action. Wenn da nicht Action passiert, ich meine, wo war das nochmal? Hier, wie heißt die Serie nochmal? Breaking Bad. Da musste ich mich auch echt, ich weiß nicht. Die erste Folge war halt, glaube ich, auch so mehr langweilig. Und da musste ich mich auch quasi durchringen. Aber Game of Thrones habe ich, nachdem ich eingeschlafen bin, nie wieder angefasst. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ich meine, Ritter und sowas ist sowieso nicht mein Ding. Ich mag selbst, ich finde sogar die bei Doctor Who, ich mag ja Doctor Who, wer weiß, dass ich ein Tattoo habe und dass ich da eine TARDIS drauf habe, die aber nichts mit Doctor Who zu tun hat, möchte ich nur mal kurz anmerken. Dass ich ein Doctor Who-Fan bin. Also die TARDIS steht als Symbol für etwas, aber hat nichts mit meinem Fan-Dasein für Doctor Who zu tun. Das wollte ich damit sagen. So. Da weiß auf jeden Fall, dass ich Doctor Who mag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so Folgen, wo Mittelalter und Schwert und sowas, boah, das finde ich langweilig. Ich weiß nicht, es ist echt nicht mein Ding, Ritter und sowas. Hat mich auch in der Schule immer dieses Thema total angekotzt. War gar nichts für mich. Wie auch immer. Dann sehe ich hier Mirror's Edge Catalyst. Mirror's Edge Catalyst. Ja, es kommt ein neues Mirror's Edge. Das ist cool. Wobei ich sagen muss, ich habe den ersten Teil gespielt. Aber auch nicht durch. Aber Faith sieht ganz gut. Ganz schön cool aus auf dem Bild. Sieht ganz schön. Ja, ne? Ist schon ein Schnittchen, ne? Dave. Mal gucken, was das wird. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so cool wird. Wie alle, die Mirror's Edge voll lieben. Und wie heißt denn das? Wie heißt denn dieses Wort? Wie heißt das denn? Verdammt, ich komme nicht drauf. Egal. Ja, Mirror's Edge. Freue ich mich drauf, das zu sehen, weil ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen. Vielleicht wenn dann... man muss dazu sagen, ich habe auch keine PS4 oder keine Xbox One. Deswegen werde ich das wahrscheinlich sowieso nicht haben können. PlayStation Plus. Umfrage deutet neue Features für Mitglieder an, darunter Filme. Was? Sony verschickt offenbar eine neue Umfrage in Bezug auf PlayStation Plus, bei der man die Nutzer fragt, welches Plus-Feature sie sich für die PlayStation 4 am meisten wünschen. Mehrere Nutzer bestätigen inzwischen die Umfrage. Demnach kann sich Sony unter anderem vorstellen, den Plus-Mitgliedern monatlich nicht nur Spiele, sondern auch Filme zu bieten. Filme? Wie wollen die das denn da machen? Aber auch Rabatte und die Teilnahme an Wettbewerben werden denkbar. Hier werden die Möglichkeiten. Kostenlose monatliche Filme. Was heißt denn Rabatte auf beliebige Streamingdienste wie Netflix, Spotify und so weiter? Oh, das ist cool. Rabatt auf Netflix, das ist cool. Dann würde ich mir sogar wieder Netflix holen. Also wenn ich geschweige, ich hätte wieder Internet. Aber dafür bräuchte ich halt auch eine PS4, ne? Oder ich mache mir einfach ein PS4-Konto und melde mich bei jemandem, der eine PS4 hat. Da kann man ja eigentlich voll tricksen, oder? Weil ich meine, wie wollen die denn beweisen, dass ich eine PS4 habe? Ja, mal gucken. Aber das finde ich schon mal gut. Und Spotify natürlich und so weiter auch. Der Rabatt ist cool. Kostenlose monatliche Filme würde ich dann einfach weglassen und einfach das mit den Rabatten machen. Für Netflix. Weil ich meine, es nutzt sowieso jeder Netflix und wenn die daran auch noch was verdienen könnten, dann wäre das doch top für die. Wenn man sich aufgrund dessen, dass man sich bei denen dann halt diesen PlayStation Plus Account holt, dann halt Netflix noch günstiger kriegt. Das wäre auf jeden Fall was Cooles. Also erscheint mir nur logisch. Und da viele Netflix nutzen, würde ich mal sagen, wäre das eigentlich eine ganz coole Sache. Dead Island, Black Desert, Grand Theft Auto 5. Mod macht GTA familienfreundlich. Was soll das denn? GTA ist kein familienfreundliches Spiel, meine lieben Leute. Da wird geballert und tot gemacht und sowas. Ja, genau. Oh, Star Wars. R2-D2-Schöpfer ist gestorben. Oh. Schon wieder jemand gestorben. Warum sterben denn im Moment alle? Das ist echt traurig. So viele Menschen sterben. Peter Lustig ist ja auch vor kurzem gestorben. Finde ich nicht so cool. Ehrlich gesagt, finde ich nicht so cool. Metroid Prime. Elite Dangerous, Videogames Live Level 5, neues Album. Ja, bei mir läuft gerade 3. Freue ich mich auf 5, ne? Mit meinem dieser Account werde ich mir dann 5 runterladen. Weil, wie wir alle wissen, Videogame-Mucke ist einfach